als einst Noah mit den Söhnen, also Japhet, Sem und Ham, anfing in Arabiens Auen an der Arche fest zu bauen, ahnt ihr, wer da helfen kam? Adler, Alke, Albatrosse, Alligator, Affe und aus Arabien edle Rosse. Auch ein armer alter Hund. Alle Tiere aus dem alten Asien und Afrika. Alle Arten und Gestalten, alle, alle waren da. Man soll nie die Bärenhaut verkaufen, bevor man den Bären erlegt hat. Man lässt ihn sprechen, man lässt ihn stechen. Es ist ein Vogel und ein Gebrechen. In das Deck ist er gebrochen, in das Deck im Archenhaus. Igelchen kam angekrochen, Iltis, Ibis, Laus und Maus. »Ih, was tun wir?« rief erschreckt in der Nähe ein Insekt. Instinktiv rief da die Imme. »Ich vermag, bin ich auch klein?« Immerhin mit lauter Stimme. Immerzu »Hau, ruck« zu schreien. Imchen schrie und jedes Tier in der Runde schrie mit ihr. Igel schrie und Bär und Bock. Immerzu »Hau, ruck, hau, ruck«. Angespornt vom Ruf im Chor kroch der Horbox heil hervor. Müßige Mädchen spinnen schlimme Fädchen.